manche Tage, an denen möcht ich fliehen. Du verstehst, fliehen. Hier ist der Ort, nun bin ich fort. Bin hier allein und möchte das auch sein. Jeden Tag erneut mit dir wollte ich erleben. Doch eines schlimmen Tages sah ich dich vergehen. Konnte es nicht glauben, konnte doch nur dir vertrauen. Niemals wollte ich alleine sein. Doch dann musste ich von dir Abschied nehmen. Stand an deinem Grab, warf eine Rose auf deinem Sarg. Fand die Trauer und das Glück, doch du kommst nie mehr zurück. Ich habe Angst nach Haus zu gehen, ich habe Angst mich zu verirren. Früher zeigtest du mir den Weg, leider bist du nun weg. Eine Schlange scheucht mich weiter, der Himmel dunkel, das Wetter heiter. Ich habe Angst vor der Wirklichkeit, bin zum Alleinsein nicht bereit. Ich habe Angst für die Ewigkeit, allein zu bleiben bin noch nicht so weit. Heute ist einer dieser Tage, an denen möchte ich fliehen. Es ist gar keine Frage, wie kann ich der Realität entfliehen? Du gabst mir Träume von Glück, doch nun kommst du nie mehr zurück. Du liest mich allein, und das kann doch nicht wahr sein. Ich bin allein, bin so allein, ich bin allein und komm damit nicht klar. Hier ist der Ort, nun bin ich fort, bin hier einzig allein und möchte das auch sein. Dies ist der Ort, ich bin nun fort, bin elendig allein und möchte das auch sein. Jeden Tag wollte ich erneut mit dir leben. Jeden unserer Tage möchte ich nochmal erleben. Niemals kann ich auch nur einen Tag mit dir verleben. Niemals mehr, ich kann nicht mehr, ich möchte noch mehr von dir, hier bei mir. Ich habe Angst vor der Wirklichkeit, bin noch nicht bereit, allein durch diese Welt zu gehen. Ich bleibe hier und in der Zeit stehen. Sie steht still für dich. Für dich, für mich, für uns. Ich habe Angst vor der Wirklichkeit, bin zum Alleinsein noch lange nicht bereit.